Kundgabe 1583. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.08.1940. Nichterkennen des Ausgangs aus Gott. Zusammengehörigkeitsgefühl. Das göttlich Wesenhafte im Menschen ist mit der Urkraft unlösbar verschmolzen. Das heißt, es kann nie und nimmer isoliert bestehen, nur zeitweilig sich selbst als nicht verbunden mit der Urkraft betrachten. Was aber nicht ausschließt, dass die Verbindung dennoch besteht. Die zeitweilige Trennung von Gott ist also ein von dem Wesen selbst geschaffener Zustand, der von ihm selbst auch wieder behoben werden kann, also es nur am Willen des Wesens liegt, den selbst geschaffenen Zustand zu ändern und sich selbst als zur ewigen Gottheit zugehörig zu fühlen. Und so ist also Trennung oder Vereinigung mit der höchsten Wesenheit abhängig vom Willen des Menschen. Denn sein Wille stellt das rechte oder falsche Verhältnis her. Sein Wille bewirkt die Annäherung oder Entfernung von Gott, obwohl die Wesenheit sich nicht gänzlich von Gott entfernen kann, da sie Ausfluss des göttlichen Liebewillens ist. Eine Trennung von Gott ist so nach unmöglich, denn alles von Gott Geschaffene bleibt in engster Verbindung mit Gott, wenngleich es sein Verhältnis zu Gott nicht erkennt. In einer schweren Stunde kann plötzlich das Trennungsgefühl verlöscht sein und das Zusammengehörigkeitsgefühl außerordentlich stark zum Bewusstsein kommen. Und es ist dies dann ungeheuer bedeutsam für das Wesen, denn es hat seinen Ursprung erkannt und sich dem zugewandt, der sein Schöpfer ist. Es strebt nun das göttlich Wesenhafte im Menschen dem gleichen Wesenhaften außer sich zu. Und es findet die Vereinigung des gleichen Geistigen statt und durch den Zusammenschluss mit geistiger Kraft wird das Wesen immer inniger mit der ewigen Gottheit verbunden und also die Trennung überbrückt, die eigentlich niemals bestanden hat. Nur durch das Wesen selbst, der geistige Abstand von Gott geschaffen wurde, durch das Nicht-Anerkennen-Wollens des Ausganges von Gott. Gott selbst hat dem Wesenhaften Freiheit des Willens gegeben in einem bestimmten Reifezustand und auch die Fähigkeit, seinen Ausgang erkennen zu können. Doch ist nicht immer die Gewähr gegeben, dass das Wesen diese Fähigkeit nützt, sich daher entfernt von Gott wähnt und sich in diesem gottfernen Zustand wohlfühlt. Dann ist das Wesen wohl noch das gleiche wie bisher. Der Ausfluss göttlichen Liebewillens und also unlösbar mit Gott verbunden, erkennt sich aber nicht und glaubt nun, allein den Erdenweg wandeln zu können aus eigener Kraft. Es besteht dann nur die Gefahr, dass das ganze Erdenleben vorübergeht, ohne dem Wesen die geistige Entfernung von Gott zum Bewusstsein zu bringen. Und dann ist diese nicht verringert worden, sondern sie besteht weiter, so lange, bis das Wesen in Gott seinen Anfang und sein Ende sieht, bis das Wesen die Erkenntnis gewonnen hat, dass es untrennbar verschmolzen ist mit der ewigen Urkraft und diese Erkenntnis in ihm höchste Glückseligkeit auslöst. Amen.